Kundgabe 5018. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.12.1950. Schicksal je nach Willen und Widerstand. Es wird euch nur das Schicksal auferlegt, das ihr benötigt zur Willenswandlung, zur Aufgabe des Widerstandes gegen mich. Wie stark dieser Widerstand eurer Seele ist, das ersehe ich allein. Und ihm entsprechend gestaltet sich euer Erdenleben. Das Verhältnis des Menschen zu mir kann so verschieden sein, was vom Mitmenschen nicht zu beurteilen ist. Denn ich erkenne auch die geheimsten Gedanken und Regungen einer Seele. Und darum kann ein Mensch mir kindlich nahestehen. Dann wird er gewissermaßen geführt von meiner Vaterhand. Und wahrlich an jedem Abgrund vorbei. Und er kommt sicher zum Ziel. Andere aber wollen sich nicht führen lassen. Sie glauben, allein gehen zu können und vertrauen ihrer eigenen Kraft. Diese lasse ich zuweilen anrennen, auf dass sie nach einem Führer rufen und ich ihnen dann nahe treten kann. Wieder andere lehnen meine Führung ab und bringen mir Misstrauen entgegen. Sie glauben nicht an mich und gehen allein durch das Leben. Und also widerstehen sie mir noch. Und diese sind es, die ich hart anfassen muss und denen nichts erspart bleibt im Erdenleben, auf dass sie sich wandeln, ehe es zu spät ist. Nur die Willenswandlung suche ich zu erreichen. Und diese Wandlung kann oft ein Geschehen zu Wege bringen, das euch als grausam und lieblos von mir erscheint, so wie ihr noch nicht wisset, dass ihr nicht nur für dieses Erdenleben geschaffen seid, sondern die ganze Ewigkeit noch vor euch liegt. Und um dieser Ewigkeit willen wende ich alle Mittel an, je nach der Härte eures Widerstandes. Wer sich aber mir ergibt, der braucht kein außergewöhnliches Erziehungsmittel mehr, und ihm breite ich meine Hände unter die Füße. Und sein Erdenweg wird leichter passierbar sein, wenngleich auch er noch zur Erhöhung seines Reifegrades Prüfungen benötigt, die ihn zu mir hintreiben, bis auch der letzte Abstand von mir überwunden ist, bis er in seliger Vereinigung mit mir sein Erdenleben beschließen kann. Amen.